begriffen, herausgerissen aus einem Comicstrip, die Finsternis deiner Nacht verbreitet. Schwäche, die meine Mängel offenbart, Kummer, der noch kommt, Streit, Verachtung, das ständige Stöhnen, das der Morgen zensiert. Der Wahnsinn, die Lieblosigkeit, die Dornen, das Schafott, voraussahendes Urteil, beharrliches Vorspiel der Frivolität, der Knochen und der Türme, heulende Reise eines entfesselten Geistes, die die Banalität meiner perversen Tage betont. Die Sonne bringt mich zurück in deine verdorbene Luft, unheilvolle Wolken verdunkeln deine Dämmerung. Der Knochen und der Türme, heulende Reise eines entfesselten Geistes, die die Banalität meiner perversen Tage betont. Die Sonne bringt mich zurück in deine verdorbene Luft, unheilvolle Wolken verdunkeln deine Dämmerung. Unheilvolle Wolken verdunkeln deine Dämmerung. Von deinen Gebäuden, schroffen Riffen, herausgerissen aus einem Comicstrip, die Finsternis deiner Nacht verbreitet. Schwäche, die meine Mängel offenbart, Kummer, der noch kommt, Streit, Verachtung, das ständige Stöhnen, das der Morgen zensiert. Die Dornen, das Schafott, voraussahendes Urteil, beharrliches Vorspiel, die Frivolität, der Knochen und